Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter zählt die Männer von Kahat. Sie gehören zu Levi. Zählt jede Familie. Dritter, sie müssen 30 bis 50 Jahre alt sein. Diese Männer arbeiten im Zelt. Vierter, die Kahat-Männer tragen heilige Dinge im Zelt. Fünfter, wenn das Lager weiterzieht, gehen Aaron und seine Söhne hinein. Sie nehmen den Vorhang ab. Sie bedecken die Lade damit. Sechster, dann legen sie eine Decke aus Tierhaut darauf. Darüber kommt ein blaues Tuch. Sie stecken die Stangen hinein. Siebter, über den Tisch legen sie ein blaues Tuch. Darauf stellen sie Schüsseln, Becher und Kannen. Das Brot soll auch darauf liegen. Achter, dann legen sie ein rotes Tuch darüber. Eine Tierhautdecke kommt darüber. Sie stecken die Stangen hinein. Neunter, sie nehmen ein blaues Tuch. Damit bedecken sie den Leuchter. Auch die Lampen und Ölgefäße. Zehnter, dann legen sie alles in eine Tierhautdecke. Sie legen es auf eine Trage. Elfter, über den goldenen Altar legen sie ein blaues Tuch. Eine Tierhautdecke kommt darüber. Sie stecken die Stangen hinein. Zwölfter, alle Geräte für den Dienst nehmen sie. Sie legen sie in ein blaues Tuch. Dann kommt eine Tierhautdecke darüber. Sie legen alles auf eine Trage. Dreizehnter, sie reinigen den Altar von Asche. Sie legen ein rotes Tuch darüber. Vierzehnter, darauf legen sie alle Altargeräte. Pfannen, Gabeln, Schaufeln und Becken. Eine Tierhautdecke kommt darüber. Sie stecken die Stangen hinein. Fünfzehnter, Aaron und seine Söhne decken die heiligen Dinge zu. Wenn das Lager weiterzieht, tragen die Kahat-Männer sie. Sie dürfen die heiligen Dinge nicht berühren. Sonst sterben sie. Das ist die Arbeit der Kahat-Männer. Sechzehnter, Eliasar ist Aarons Sohn. Er ist Priester. Er ist für das Öl zuständig. Auch für Weihrauch, Opfergaben und Salböl. Er passt auf das ganze Zelt auf. Er passt auf alle heiligen Dinge auf. 17. Jahwe sprach zu Mose und Aaron. 18. Lass die Kahat-Familien nicht sterben. Sie gehören zu den Leviten. 19. Tut dies, damit sie leben. Sie sollen nicht sterben, wenn sie heilige Dinge tragen. Aaron und seine Söhne sollen ihnen sagen, was zu tun ist. Jedermann bekommt seine Aufgabe. 20. Sie dürfen die heiligen Dinge nicht sehen. Nicht einmal kurz. Sonst sterben sie. 21. Jahwe sprach zu Mose. 22. Zählt auch die Männer von Gerson. Zählt jede Familie. 23. Sie müssen 30 bis 50 Jahre alt sein. Diese Männer arbeiten im Zelt. 24. Das ist die Arbeit der Gerson-Familien. Sie tragen Dinge. 25. Sie tragen die Zeltteppiche. Sie tragen das Zelt selbst. Auch die Decken und den Vorhang. 26. Sie tragen die Vorhänge des Hofes. Auch den Vorhang am Hofeingang. Sie tragen Seile und alle Geräte. Sie machen alles, was dazu gehört. 27. Aaron und seine Söhne geben den Gerson-Männern Befehle. Sie sagen ihnen genau, was sie tragen sollen. 28. Das ist die Arbeit der Gerson-Familien im Zelt. Itamar, Aarons Sohn, leitet sie. 29. Zählt auch die Männer von Merari. Zählt jede Familie. 30. Sie müssen 30 bis 50 Jahre alt sein. Diese Männer arbeiten im Zelt. 31. Sie tragen die Bretter des Zeltes. Auch die Riegel, Säulen und Füße. 32. Sie tragen die Säulen des Hofes. Auch Füße, Flöcke und Seile. Alle Geräte gehören dazu. Ihr sollt ihnen genau sagen, was sie tragen sollen. 33. Das ist die Arbeit der Merari-Familien im Zelt. Itamar, Aarons Sohn, leitet sie. 34. Mose, Aaron und die Anführer zählten die Kahat-Männer. Sie zählten jede Familie. 35. Sie waren 30 bis 50 Jahre alt. Sie arbeiteten im Zelt. 36. Es waren 2750 Kahat-Männer. 37. Das sind die Kahat-Männer, die im Zelt dienten. Mose und Aaron zählten sie. Jahwe hatte es Mose befohlen. 38. Die Gersonmänner wurden auch gezählt. Jede Familie wurde gezählt. 39. Sie waren 30 bis 50 Jahre alt. Sie arbeiteten im Zelt. 40. Es waren 2630 Gersonmänner. 41. Das sind die Gersonmänner, die im Zelt dienten. Mose und Aaron zählten sie. Jahwe hatte es befohlen. 42. Die Merari-Männer wurden auch gezählt. Jede Familie wurde gezählt. 43. Sie waren 30 bis 50 Jahre alt. Sie arbeiteten im Zelt. 44. Es waren 3200 Merari-Männer. 45. Das sind die Merari-Männer, die im Zelt dienten. Mose und Aaron zählten. Sie. Jahwe hatte es Mose befohlen. 46. Mose, Aaron und Israels Anführer zählten alle Leviten. Sie zählten jede Familie. 47. Sie waren 30 bis 50 Jahre alt. Sie arbeiteten im Zelt. Sie trugen Dinge. 48. Es waren insgesamt 8580 Männer. 49. Jahwe gab Mose Befehle. Mose teilte jedem Mann seine Arbeit zu. Jeder wusste, was er tragen sollte.